Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Für ihre unerbittlichen Widersacher ist die Sache ganz klar. Die Kirchenführung, die katholische, bestehe aus Finsterlingen und Angsthasen, die abweichende Meinungen heute so wenig ertragen könnten wie vor Jahrhunderten. Deshalb sei ihre Methode, mit fremden Weltbildern umzugehen, immer dieselbe geblieben. Aggressive Abgrenzung, Denkverbote, Gehirnwäsche, Index, Rausschmisse. Faules Fleisch ist auszuscheiden und ein räudiges Schaf aus der Herde zu vertreiben, damit nicht das ganze Haus, der ganze Teig, der ganze Leib und alle Schafe brennen, angesteckt werden, in Fäulnis geraten und untergehen. So steht es in der Rechtssammlung des Gratian, entstanden um 1140, die zum Grundstock des heutigen kirchlichen Gesetzbuches werden sollte. Dementsprechend behandelten sie ihre Dissidenten auch, die Glaubenswächter und Vatikanjuristen. Zum Beispiel Galileo Galilei, der wider den theologischen Konsens behauptet hatte, die Erde drehe sich um die Sonne und nicht umgekehrt. Obwohl Galilei alles andere war als ein skeptischer Atheist. Er hing Gott mit zärtlicher Liebe an und akzeptierte die Lehrautorität der Kirche, beharrte aber darauf, die von Gott geschaffene Natur gehorche ihren eigenen Gesetzen und erfordere strenge Beobachtung. Mir scheint, wir sollten in der Diskussion von Naturproblemen nicht von der Autorität der Bibeltexte ausgehen, sondern von der Sinneserfahrung und von notwendigen Beweisführungen. Natürlich ist es nicht die Absicht des Heiligen Geistes, uns Physik oder Astronomie zu lehren. Tatsächlich gelang es dem Forscher, eine Menge Leute im Vatikan von seinen Ansichten zu überzeugen. Denn als die zuständige Kardinalskommission schließlich 1633 die Lehre, die Sonne bilde das Zentrum der Welt, feierlich verdammte und Galilei zum Widerruf zwang, war diese Entscheidung, man höre und staune, keineswegs einstimmig. Auch Giordano Bruno, der an eine unendliche Anzahl von Welten im Kosmos glaubte und die Schöpfung für einen noch keineswegs vollendeten, lebendigen Organismus hielt, auch der Dominikanermönch Giordano Bruno ist kein Glaubensfeind gewesen. Er kämpfte gegen einen armseligen, mechanischen Materialismus, der alles berechnen, alles beherrschen, alles den menschlichen Bedürfnissen unterwerfen will. Diesem Götzendienst hielt er den Respekt vor einem beseelten, unendlichen Kosmos entgegen. Doch wenn der Kosmos ein sich ständig verändernder Organismus sein soll, fragten die Inquisitoren entsetzt, wo bleibt dann der Schöpfergott? Weil sie keine Antwort darauf wussten und weil Giordano Bruno einen Widerruf ablehnte, solange er nicht durch sichere Argumente überführt würde, verbrannte man ihn 1600 auf dem römischen Campo dei Fiori. Musste das kirchliche Lehramt im Konfliktfall so reagieren? Hätte es Alternativen gegeben? Der emeritierte Regensburger Dogmatiker Wolfgang Beinert ist da vorsichtig. Als Historiker soll man nie fragen, was wäre gewesen, wenn. Da kommt man zu Spekulationen, die wenig Wert haben. Theoretisch hätte die Kirche immer anders handeln können. Sie hat ja auch früher anders gehandelt. Im 20. Jahrhundert schickte der Jesuitenorden seinen glänzenden Geologen und Paläontologen Teilhard de Chardin buchstäblich in die Wüste, weil er den Menschen das bewussteste Molekül in der Geschichte des Universums nannte und Gott die Seele der Evolution. Der Visionär, der christlichen Glauben und moderne Naturwissenschaft versöhnen wollte, leitete Expeditionen nach Java und Südafrika, war an spektakulären Entdeckungen beteiligt, durfte aber nur Fachaufsätze veröffentlichen. Seine theologischen Bücher wurden erst nach seinem Tod zu Bestsellern. Trotzdem ist Wolfgang Beinert der Meinung, die Kirchenkritiker machten es sich zu einfach, wenn sie der Kirche immer nur martialischen, jedes Gespräch kategorisch ausschließenden Umgang mit Dissidenten unterstellten. So simpel ist es nicht. Die Kirche hat sich natürlich immer mit fremden Ansichten auseinandersetzen müssen und auch immer prüfen müssen, wie weit sie der Botschaft des Evangeliums, die sie vertreten muss, standhalten. Aber sie hat das die ersten anderthalb Jahrtausende ihrer Geschichte mit viel größerer Offenheit getan, wenn sie etwa an die Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie denken, die ja doch zu einer Synthese führten, die Papst Benedikt XVI. Jetzt ganz hoch preist und als maßstäblich ansieht für die ganze weitere Geschichte. Zwar ist die katholische Kirche seit der Französischen Revolution in einer starken Defensivhaltung, tatsächlich war aber die scheinbar so sture, unbewegliche Kirche auch immer wieder fähig, fremde Weltbilder zu integrieren, im Mittelalter etwa die Theorien von Aristoteles. Das tat im 13. Jahrhundert der deutsche Dominikanertheologe Albertus Magnus, der in Paris lehrte und dafür plädierte, von dem verpönten Heiden zu lernen. Man müsse eben genau unterscheiden, was die Vernunft ergründen könne und was man aus Vertrauen auf Gottes Weisheit schlicht und einfach glauben müsse. Das Gesetz unseres Gewissens besteht einzig in der Bindung an die vernünftige Natur. Die scholastischen Theologen des Mittelalters debattierten so leidenschaftlich und offen miteinander und mit skeptischen, materialistischen, pantheistischen Kollegen, dass es eine Freude war. Die scholastische Theologie oder Philosophie hat es nie gegeben. Dieselbe Universität konnte einen Thomas von Aquin beherbergen, der die Vernunft hochhielt, und einen Bonaventura, der sie verachtete. Einen Wilhelm von Auvergne, der den menschlichen Willen für mächtiger als die Vernunft hielt, wenn es um den Weg zu Gott ging, und einen Sieger von Brabant, der die Wahrheit der Philosophie höher schätzte als die der Religion. Und die Kirchenführung ließ ihnen allen jede Freiheit, bis irgendwann einmal ein Konzil oder selten genug ein päpstliches Machtwort eine klare Grenze zog. Was nur unter Berufung auf die letztverbindliche Wahrheitsnorm der göttlichen Offenbarung geschehen konnte, niemals aus einer menschlichen Lehrautorität heraus, die war vorläufig und fehlbar, das wusste man genau. Professor Beinert ist ganz fasziniert von diesem freien geistigen Klima. Die Scholastik, die siegreiche, aber nicht die einzige theologische Kultur des Mittelalters, war ja ein Produkt der Disputation, nicht? Disputation heißt ja, ich muss mich Argumenten der Gegenseite stellen. Und das hat man dann später vergessen aus lauter Angst. Im Mittelalter eben disputiert man. Und das Lehramt ist auch noch gar nicht so weit ausgebildet. Wir sind noch weit weg von 1870, von der Definition der Unfehlbarkeit und von der starken Stellung des Papstes auch als Lehrautorität, die ist schon da, selbstverständlich, aber es gibt daneben eben auch immer noch den Einspruch, der möglich ist, und der wird immer schwieriger. Doch dann kam die Reformation, die Aufklärung, der rasante Aufschwung von Naturwissenschaft und Technik. Die Kirche geriet in eine panische Abwehrhaltung. Das eigene bewahren, das Fremde ausblenden. Andere Ansichten als Bedrohung, nicht als Bereicherung. Und heute? Hat sich etwas geändert? Es gibt schöne, publikumswirksame Gesten wie die Rehabilitierung von Galilei. Der Präsident des päpstlichen Kulturrates, Erzbischof Gianfranco Ravasi, feiert im Frühjahr in der römischen Kirche Santa Maria degli Angeli einen Gedenkgottesdienst, machte Galilei erstaunliche Komplimente und überraschte mit der Neuigkeit, der Naturwissenschaftler sei von Rom nie verdammt worden. Denn Papst Urban VIII., selbst ein Gelehrter, habe das vom kirchlichen Gericht vorbereitete Urteil nicht unterschrieben. Die Hinrichtung von Giordano Bruno wird vom Vatikan mittlerweile als Unrecht bezeichnet, freilich nicht die Verurteilung seiner Ideen. Und die Thesen des 1955 gestorbenen Jesuiten Teilhard de Chardin werden neuerdings an der päpstlichen Elite-Universität Gregoriana eifrig diskutiert. Papst Benedikt XVI. Erinnerte vor wenigen Tagen an die Konfliktkultur des Mittelalters und meinte salomonisch, dass sie den Nutzen und die Notwendigkeit einer gesunden theologischen Diskussion in der Kirche zeigt, vor allem dann, wenn die diskutierten Fragen nicht vom Lehramt definiert wurden, das allerdings ein nicht aufzugebender Bezugspunkt bleibt. Tauwetter im Vatikan? Wolfgang Beinert, früher einmal Ratzingers Assistent in Tübingen, bleibt skeptisch. Ich würde Galilei nicht unbedingt als Zeichen der Offenheit sehen. Das ist 350, 400 Jahre her und wird nun von keinem vernünftigen Menschen mehr in Frage gestellt. Da ist das eher peinlich, wenn man dann das noch eigens einmal sagen muss und auch noch meint, man müsse dafür Beifall haben, was eine Selbstverständlichkeit ist.